Mit Napoleons Sturz seufzte die Freimaurerei erleichtert auf. Siehe Acacia, Juni 1908, Nummer 66, Seite 403. Die Brüder fielen schleunigst um und huldigten Ludwig dem 18. aus dem Hause Bourbon. Als Napoleon aus Elba zurückkehrte, liefen sie ihm wieder zu und verrieten den Bourbonen. Nach der Schlacht bei Waterloo ließen sie Napoleon aufs Neue im Stiche, um vor Ludwig dem 18. im Staube zu liegen. Die Großmeister Joseph Bonaparte und Murat wurden vom Großorient ihres Amtes entsetzt. Im Übrigen blieb alles beim Alten, da Ludwig nicht daran dachte, die Mörder seines Bruders zu bestrafen. Übrigens war Ludwig der 18. selbst Freimaurer. Er hatte 1776 das Licht erhalten, so wie sein Bruder Karl der 10., der ihm 1824 in der Regierung folgte. Aber Karl der 10. war den Freimaurern, trotzdem er zu den ihrigen zählte, wegen seiner Gesinnung verhasst. Das heilige Feuer revolutionärer Grundsätze, geschickt genährt durch Bruder Louis Philipp, den Sohn des Bruder Egalité, Herzog von Orléans, loderte im Jahre 1830 wieder mächtig empor. König Karl wurde vertrieben und Bruder Louis Philipp von der vorläufigen Regierung zum König, zum Bürgerkönig ernannt, nachdem er alle erdenklichen Zugeständnisse gemacht hatte. An eine Republik war ja zunächst nicht zu denken. Die Brüder gaben sich daher vorläufig zufrieden, denn, wie die Acacia schreibt, die Freimaurerei hatte unter der Julimonarchie nichts zu fürchten, der Bürgerkönig, ihr Bruder, war ihr größter Beschützer. Auf die Dauer jedoch gab sich die Loge mit diesem Zustand nicht zufrieden. Sie wollte die Republik und wühlte weiter, bis im Jahre 1848 der ersehnte Umsturz gelang. Der neuen republikanischen Regierung gehörten mehrere Freimaurer an, darunter der Jude Crémieux. Man versuchte allerlei sozialistische Systeme durchzuführen, sie schlugen fehl, es kam zu wütenden Straßenkämpfen, zur Militärdiktatur und zur Präsidentschaft Louis Napoleons, der schließlich 1852 als Napoleon III. Den Thron bestieg. Die Acacia, die es ja wissen muss, versichert uns auf das Bestimmteste, dass Napoleon III. Freimaurer war und in einer schweizerischen Loge das Licht erhalten hatte. Er war sogar Mitglied einer geheimen Gesellschaft italischer Verschwörer, der Carbonari, und kannte demnach die Geheimbünde aus engster Erfahrung. Auch die Orsini-Bomben lernte er kennen, die ihn an seine Jugendeide erinnern sollten. Als Kaiser jedoch sah sich Napoleon III. Bald genötigt, gegen die Freimaurer aufzutreten. Aus eigener Machtvollkommenheit gab er ihnen einen Großmeister, den Marschall Magnan, der nicht einmal Maurer war und an einem Tage das Licht und alle 33 Grade erhielt. Das war eine starke Leistung. Überdies verdarb er sich bald darauf mit den italischen Großmeistern Mazzini und Garibaldi, so dass er in den letzten Jahren seiner Regierung die gesamten Freimaurer geschlossen gegen sich hatte. Sein Sturz am 4. September 1870 wurde daher von ihnen aufs Lebhafteste begrüßt. Die französischen Freimaurer haben demnach im 19. Jahrhundert weder eine besondere Charakterstärke noch eine feste Überzeugungstreue an den Tag gelegt. Sie passten sich an. Sie waren, der Reihe nach, äußerlich wenigstens, Anhänger Napoleons, Ludwig des 8., wieder Napoleons, nochmals Ludwig des 8., dann orleanistisch, republikanisch und neuerdings imperialistisch, bis sie zum Schlusse bei ihrem republikanischen Ausgangspunkt wieder anlangten. Stets aber waren sie innerlich revolutionär und sowohl bei der Revolution von 1830 wie bei der von 1848 hatten sie ihre Hand im Spiele. Fehlte ihren Wünschen augenblicklich die Aussicht auf Erfolg, so verbargen sie ihr politisches Streben unter dem geheimnisvollen Teppich der Loge. Erst 1870, seit der Dritten Republik, war der französische Großorient in der glücklichen Lage, nicht mehr Gefühle heucheln zu müssen, die ihm fremd waren, denn die Dritte Republik steht derart unter dem Einfluss der Freimaurerei, dass man sie schlechthin als freimaurerische Republik bezeichnen kann. Schon die Präsidenten Grévy und Carnot gehörten dem Freimaurerorden an, desgleichen Bruder Jules Ferry, Loge La Clément Amitié, Bruder Félix Faure, Loge Aménité. Die Ministerpräsidenten Bourgeois und Doumer waren Freimaurer, ebenso der berühmte Kriegsminister André, der Ministerbruder Melline, Eltraweil und viele andere. Selbstverständlich ist auch Bruder Poincaré Freimaurer, desgleichen der Tiger Bruder Clemenceau, dann die früheren Ministerpräsidenten Bruder Aristide Briand, Bruder Painlevé, Bruder Viviani, Bruder Dupuy, dann die Sozialdemokraten Bruder Mélenchon, der Kriegsminister, Bruder Marcel Sembat, Bruder Albert Thomas, der Munitionsminister. Freimaurer ist auch der Freund König Eduards VII., Bruder Delcassé, dann der frühere Außenminister Bruder Stefan Pichou, der Präsident der Armeekommission in der französischen Kammer Bruder René Renault, der Kriegshetzer Bruder Hervé, der Sozialdemokrat Gueste und so weiter. Im Einzelfall kommt gar wenig darauf an, ob dieser oder jener Politiker, der tatsächlich das freimaurerische Programm verwirklicht, Logenbruder ist oder nicht. Es kommt nicht selten vor, dass jene Männer, die in der Außenwelt die Logenziele am wirksamsten fördern, nicht Logenbrüder sind, wenngleich sie auch durchaus unter dem Einfluss der Loge stehen. Das Wesen der königlichen Kunst scheint eben darin zu bestehen, Menschen nach Belieben zu lenken, ohne dass diese den Einfluss gewahr werden. Man glaubt zu schieben und man wird geschoben. Kurz, sie haben die Republik fest in ihren Händen. Das genügte ihnen jedoch nicht. Schon seit einem Menschenalter waren sie bestrebt, ihr Tätigkeitsgebiet zu erweitern, um womöglich Elsass-Lothringen zurückzugewinnen und auch anderswo Throne zu stürzen. Und dies selbst um den Preis eines Weltkrieges.